WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt, das konnte ich nicht verhindern. Was konntet ihr in eurem Leben bisher an großen, wichtigen Ereignissen nicht verhindern? Vielleicht die Selbsttötung eines euch nahestehenden Menschen, vielleicht ein Unfall. Vielleicht konntet ihr nicht verhindern, dass jemand auf die schiefe Bahn geraten ist oder vielleicht konntet ihr ein Verbrechen nicht verhindern oder vielleicht konntet ihr nicht verhindern, dass eine für euch wichtige Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung in die Brüche gegangen ist und vielleicht konntet ihr den Verlauf oder könnt den Verlauf einer schweren Erkrankung nicht verhindern. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Renate und sie ist 53. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Renate. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Zu unserem Thema, das konnte ich nicht verhindern. Was konntest du nicht verhindern? Ich konnte den Tod von meinem Sohn nicht verhindern. Mein Sohn ist ertrunken. Mhm. Wann und ist ich das, war dabei. Wann ist das passiert? Das ist schon eine ganze Weile her. Das ist 2002 gewesen. Wie alt war dein Sohn da? 7. 7? 7, ja. Ich war mit meinen Kindern beim Schwimmkurs. Das war das erste Mal, dass wir im Schwimmkurs waren, also die erste Stunde. Mhm. Und ich habe mir extra freigenommen für den Nachmittag und wollte nach dem Schwimmkurs noch mit ein bisschen mit den Kindern dort bleiben. Mhm. Mich noch mit einer Freundin verabredet. Die war dann auch, ist dann auch gekommen mit ihren Kindern. Und die zwei Kinder waren dann in der Schwimmstunde. Und ich habe draußen gewartet. Das war so ein kleines Schwimmbad. Es war ein Hallenbad. Ein Hallenbad, ja. Genau. Mhm. Und wie gesagt, ich habe draußen gewartet, bis die Schwimmstunde vorbei war mit den anderen Müttern. Und in der Zwischenzeit sind dann auch schon andere Kinder gekommen. Es war noch ein Kindergeburtstag an dem Nachmittag. Und die Kinder sind dann auch schon draußen gestanden, haben gewartet, dass sie rein können ins Schwimmbad. Und das Schwimmbad wurde betrieben von einem Mann praktisch, also der Bademeister. Der hat auch den Schwimmkurs gegeben und hat dann nachher eben auch Eintritt kassiert und Getränke ausgeschenkt und so weiter. Mhm. Und als die Schwimmstunde vorbei war, kam mein Sohn dann raus. Ja. Er war ein bisschen erkältet, kam so nass raus aus dem Bad und ich habe dann zu ihm gesagt, er soll mit seiner Schwester im Bad auf mich warten. Ich zahle schnell den Eintritt und ziehe meinen Badeanzug an und dann komme ich rein. Mhm. Die Badeanzug, weil du dann auch nochmal schwimmen wolltest, oder? Ich wollte mit den Kindern noch nach dem Schwimmkurs dort bleiben, wollte mit ihnen noch ein bisschen schwimmen, ja. Mhm. Das wussten die Kinder aber nicht, deswegen war dein Sohn rausgekommen. Doch, die Kinder wussten, dass wir dort bleiben. Er wollte nur gucken, wo ich bin. Ne? Achso, und dich quasi reinholen. Genau. Okay. Und was ich allerdings nicht wusste, und wahrscheinlich mein Sohn auch nicht wusste, ist, dass der Bademeister in der Zwischenzeit den Boden runtergelassen hat. In dem Schwimmbad? Sodass es tiefer wurde? Dass es tiefer wurde. Also es war praktisch 1,20 Meter während dem Schwimmkurs und nachher war es, glaube ich, auf 1,40 Meter runtergelassen. Und so, jetzt gehst du rein mit deinem Sohn? Mein Sohn war drin. Wie gesagt, ich musste erst den Eintritt noch bezahlen. Mhm. Und die Kleine war auch mit dabei. Wie alt war die Kleine? Die war 6. Ja. Und So, jetzt sehe ich, stelle mir vor, dein Sohn war ja jetzt wieder, der war ja schon angezogen. Nee, der war noch die waren ja fertig mit dem Schwimmkurs und okay. Die hätten sich jetzt nicht umziehen müssen, sondern sie konnten ja im Bad direkt drin bleiben. Okay, der Sohn ist also wieder reingeflitzt. Ist wieder reingegangen. Ich habe gesagt, er soll mit seiner Schwester sich auf die Bank setzen. Ich komme gleich, zieh mir nur den Badeanzug ein. Ja, meine Freundin war in der Zwischenzeit eben auch da mit den Kindern, die haben sich auch umgezogen. Was ist dann passiert? Und dann bin ich rein Und dann in der Zwischenzeit waren die anderen Kinder, wo da dieser Kindergeburtstag war, die waren auch schon im Wasser. Also es waren schon einige Kinder im Wasser. Und ich sah dann meine Tochter am Beckenrand sitzen. Mhm. Und bin dann zu meiner Tochter hin, habe gesagt, wo ist Moritz? Und meine Tochter hat gesagt, sie weiß es nicht. Und dann bin ich wieder raus in die Umkleidekabine, bin auf die Toilette, bin wieder ins Schwimmbad. Ich habe ihn einfach gesucht, ne? Ich habe ihn dann, unter den Kindern habe ich ihn nicht gesehen. Mhm. Und bin dann nachher auch vor das war praktisch, also da in diesem Eingangsbereich, wo er auch so ein kleines Kaffee eben mit dabei, wo der Bademeister noch dabei war, die Getränke, also es Du hast ihn da überall in den Räumlichkeiten. Ich habe ihn überall gesucht, habe gesagt, ich kann meinen Sohn nicht finden. Ja. Da hat niemand reagiert, dann bin ich wieder rein. Und in dem Moment, als ich wieder ins Schwimmbad rein bin, habe ich gesehen, wie man meinen Sohn aus dem Wasser gezogen hat. Dann war er in dieser kurzen Zeit ins Wasser reingegangen? In dieser kurzen Zeit, es waren ein paar Minuten. Das heißt, er konnte noch nicht richtig schwimmen? Also eigentlich war es so, wir sind eigentlich viel schwimmen gegangen, er konnte soweit schwimmen, er hätte jetzt eigentlich das Seepferdchen noch machen sollen. Meine Tochter konnte noch nicht schwimmen, aber er war eigentlich so weit, dass er hätte schwimmen können. Aber was genau passiert ist, weiß ich bis heute nicht. Das heißt, eigentlich konnte er schon schwimmen? Er konnte eigentlich schon schwimmen, ja. Dennoch ist er ertrunken. Dennoch ist er ertrunken. Er ist ertrunken inmitten der Menschen, die rundherum da waren. Die Schwester war sogar da, die hat es nicht gesehen. Meine Tochter hat es wohl, ich denke, dass meine Tochter vielleicht die Einzige ist, die hätte wissen können, was passiert ist. Also sie hat im Nachhinein gesagt, sie hätte mit ihm noch geredet. Aber ich muss dazu sagen, meine Tochter hatte eine schwere Krankheit als kleines Kind und war ständig in Therapie und sie litt unter Wahrnehmungsstörungen. Ja. Ne? Also das heißt, sie konnte das wahrscheinlich überhaupt nicht einschätzen, was sie da gesehen hat. Und für sie hat es einfach verdrängt. Sie hat wahrscheinlich sogar gesehen, wie er untergegangen ist und hat es aber einfach verdrängt. So, das ist ja der nicht mehr zu steigernde Horror für eine Mutter. Du kommst da an das Schwimmbecken und siehst, wie dein Sohn herausgeholt wird. Wie genau? Und das Schlimme ist, was hast du genau gesehen? Das Schlimme ist, ich hätte von meiner Tochter nur 2 Meter weiter noch nach hinten laufen müssen und ins Wasser runtergucken müssen, dann hätte ich ihn vielleicht gleich gesehen. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich war nicht auf die Idee gekommen, dass mein Junge da unten im Wasser drin liegt. Ne? Wie war das denn? Man kommt ja nicht so schnell wieder nach oben, wenn man ertrunken ist. Wer hat ihn gesehen und beschreibt mir die Szenerie, wie das war, als er rausgeholt wurde? Ich kann nur sagen, wie gesagt, ich bin gerade ins Schwimmbad rein. Da habe ich gesehen, wie eine Frau meinen Sohn aus dem Wasser gezogen hat. Das heißt, die hat das entdeckt, dass der... Ihr Kind hat es entdeckt. Da hat die Frau die Frau hat deinen Sohn aus dem Wasser gezogen. Die hat meinen Sohn aus dem Wasser gezogen. Und dann, wie ging das dann weiter? Und dann war noch eine andere Frau dort. Also ich war natürlich, und das ist auch, was ich mir auch heute immer noch vorhalten muss. Als Mutter hat man sowieso, ich meine, man hat die Verantwortung, wenn ein Kind stirbt, hat man immer die Verantwortung, egal was passiert ist. Also ich war in dem Moment auch gar nicht, ich war total panisch. Mein Sohn hat noch gebrochen. Und, das heißt, er lebte da noch? Zumindest hat er noch gebrochen, ja. Mhm. Und die Frau, die ihn rausgezogen hat, die hat dann auch angefangen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Es kam noch eine zweite Frau dazu, die im Schwimmbad war. Wo war denn der Bademeister? Der Bademeister hat nichts gemacht. Der ist nur hin und her gerannt und hat gesagt, oh, das sieht nicht gut aus. Also die Frauen Der Bademeister hat vollkommen versagt. Die beiden Frauen haben sich um den Jungen gekümmert. Genau. Währenddessen hoffe die eine hat Herzmassage gemacht, die andere hat Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Ich hoffe, dass irgendjemand den Krankenwagen angerufen hat. Bis dann jemand mal zum Bademeister gesagt hat, er soll anrufen. Ne? Mhm. Die Kinder waren sogar noch im Wasser. Der ganze Kindergeburtstag war noch im Wasser. Mhm. Während mein Sohn da versucht worden ist, wieder zu beleben, der war nicht mal im Stand, die Kinder aus dem Wasser rauszuholen. Ne? Irgendwann, nach quälend langer Zeit, kam dann mal ein Rettungswagen. Dann kam die Bergwacht, der hat die Bergwacht angerufen, weil die am Ort war. Mhm. Und dann kam einer von der Bergwacht und der hat dann gesagt, er soll den Rettungswagen anrufen. Das hat alles viel zu lange gedauert und dann hat man noch einen Hubschrauber, hat man noch angefordert. Glaubst du denn, dass da, als die Rettungskräfte vor Ort waren, dass dein Sohn da noch gelebt hat, noch geatmet hat? Also ich weiß, dass man ihn zweimal nochmal gehabt hat. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass die auch nicht die richtige Ausrüstung hatten. Mhm. Ich gehe davon aus, wenn der Bademeister, ich meine, ein Bademeister müsste ja mal von Grund auf sowieso erst mal leisten können. Ein Skandal ohne Gleichen. Und der Junge ist ja noch ins Krankenhaus gekommen? Nee, ist nicht mehr ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Er hat, die ganze Sache, meine Freundin hat dann in der Zwischenzeit meine Tochter nach Hause gebracht. Und eigentlich waren alle davon überzeugt, also auch meine Freundin war überzeugt, dass er das schafft, ne, weil er war wirklich nicht lange unter Wasser. Und durfte denn der Bademeister den Beckenboden nach unten fahren? Ich denke schon, dass er das durfte, aber es ist, glaube ich, so, dass ein Schwimmbad beaufsichtigt sein müsste normalerweise. Ne? Gab es denn da Konsequenzen für den Bademeister? Nein. Nein? Mhm. Nein, ich habe auch nie in den ganzen Jahren, obwohl ich zweimal einen Anwalt beauftragt habe, es geschafft, Akteneinsicht zu bekommen. Du hast keine Anzeige erstattet gegen ihn wegen unterlassener Hilfeleistung? Doch. Also mein Vater hat es noch gemacht. Es kam natürlich auch dann die Kriminalpolizei und der Staatsanwalt und es wurde dann irgendwann die Akte geschlossen, ohne dass ich jemals der Bademeister hat die Schwimmbad auch weiterhin betrieben, alleine. Nun sind sehr viele Jahre vergangen seitdem. Wie trauerst du heute? Also für mich ist es so, dass es Momente gibt, da ist es ganz nah. Ja, also da ist es so das Gefühl, als ob das gerade im Moment ist. Mhm. Und dann auf der anderen Seite habe ich aber gelernt, damit umzugehen. Also ich habe irgendwo einen Platz gefunden. Er hat seinen Platz in mir und er lebt mit uns mit. Ja. Und wir reden auch ganz viel über ihn. Ja. Und für meine Tochter ist es so, dass die heute jetzt erst so langsam anfängt, das zu verarbeiten, beziehungsweise, also als sie klein war, da war sie ganz tough. Das könnte ja sein, dass die Tochter sich auch Schuldzuweisungen gibt. Ja, das tut sie auch. Also das ist natürlich jetzt auch mit dem Alter, sie ist jetzt 19 und sie sieht heute das natürlich ganz anders. Als Kind war sie sehr stark und sie war auch diejenige, die mich damals wirklich gepusht hat und die mich oben gehalten hat. Ja, du hast vorhin einen Satz gesagt, man ist als Elternteil immer verantwortlich, wenn ein Kind stirbt. Ist man, ja. Das sehe ich nicht so, Renate. Es gibt einmal das große Unglück, in eurem Fall war das so, oder es gibt auch eben das Unglück der Krankheit, wo man als Elternteil auch keine Verantwortung für trägt. Aber ich glaube, ich habe beides mitgemacht. Also ich habe meine Tochter, wie gesagt, lag im Sterben und ich weiß, also ich kenne diese beiden Dinge und ich habe einen Mann verloren. Also ich kann das so unterscheiden, ne? Aber du warst ja in dem Fall nicht fahrlässig. Nein, ich war nicht. Du wolltest dich ja nur kurz umziehen und er war ja vorher schon im Schwimmbad. Ja. Keinen Gedanken der Welt hätte das verhindern können. Und trotzdem ist es für mich ist es so, davon werde ich mich, glaube ich, nicht frei machen, Aber ich finde gut, wenn du sagst, ich habe für mich jetzt einen Weg gefunden. Er hat einen Platz bei mir und er ist viel bei uns. Das ist ja zumindest tröstlich. Wobei ich dir natürlich recht gebe, dass einem das das ganze Leben lang nachgeht. Was mir so nachgeht auch ist, also eins zum Beispiel, dass ich zugelassen habe, dass man ihn vom Schwimmbad in dieser Blechkiste nach draußen getragen hat. Ne? Das ist sowas zum Beispiel, wo ich mir also wahrscheinlich mein Leben lang vorwerfen werde, dass ich da nicht die Chance hatte zu sagen, ich nehme das Kind nochmal mit nach Hause. Ja, ne? Aber also Renate, du standst unter Schock. Mein Gott, einen schlimmeren Schock gibt es ja nicht für eine Mutter oder einen Vater. Das ist der Hammer, ja. Renate, jetzt sehe ich gerade, unsere Zeit läuft davon. Mhm. Du weißt, dass es immer begrenzt hier ist. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Eigentlich brauche ich es nicht. Ich habe jahrelang Therapie gemacht. Mhm. Und wie gesagt, es ist sowas, das begleitet einem für den Rest des Lebens. Aber ich denke, es ist ein Angebot. Das ist lieb von dir. Dann danke ich dir für dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Und auch, dass das weiterhin so einigermaßen funktioniert, dass du damit leben kannst. Alles, machen wir. Alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Domian. Danke. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt, das konnte ich nicht verhindern. Gibt es etwas in eurem Leben, etwas Besonderes, was ihr nicht habt verhindern können? Wenn ja, und ihr habt Lust, mit mir darüber zu sprechen, dann ruft an oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Christine. Christine ist 18. Guten Morgen. Genau, ja. Hallo Christine, was konntest du nicht verhindern? Ich konnte nicht verhindern, dass ich vergewaltigt und geschlagen worden bin. Von wem bist du denn vergewaltigt und geschlagen worden? Von einem Mitschüler in meiner Klasse. Du bist jetzt 18 Jahre alt. Wie lange liegt das zurück? Ungefähr, es hat aufgehört vor einem Jahr und ging vor einem Jahr ein halbes Jahr. Ach, das ging über einen längeren Zeitraum. Ja. Da warst du so 16, als das angefangen hat. Genau. Erzähl doch mal, wie das angefangen hat damals. Wie waren die ersten Begegnungen mit diesem Täter? Ich bin neu in die Klasse gekommen, kannte gar keinen. Bin dann auf ihn gestoßen und er war schon immer sehr dominant und kam sehr dominant rüber und hat direkt Macht in dieser Klasse eingenommen. Hat mir dann auch so nebenher immer Angst gemacht, von wegen, ich habe denjenigen schon mal geschlagen, ich habe das schon mal gemacht. Und da gingen bei mir schon die Alarmglocken hoch und ich bin ein sehr schüchterner Mensch in der Hinsicht und kriege sehr schnell Angst. Mhm. Und das hat er wohl gemerkt und hat mir somit gedroht und mich damit gekriegt. Und wo hat er dich zum ersten Mal vergewaltigt? Bei mir in der Wohnung. Warum hast du ihn in deine... Ich gehe davon aus, dass du bei deinen Eltern da noch gewohnt hast? Ja. Ja? Wieso hast du ihn dann zu euch nach Hause überhaupt reingelassen? Das heißt, ich habe ihn reingelassen. Das war schon für ihn immer selbstverständlich, dass ich immer bei ihm bin, dass er immer bei mir ist. Nein, konnte ich in der Hinsicht nicht sagen. Es gab... Aber, kein Nein. Aber das heißt, ihr hattet euch dann auch irgendwie angefreundet, wenn das für ihn selbstverständlich war. Sonst kommt jemand ja nicht einfach zu dir nach Hause. Für ihn war es immer selbstverständlich, dass ich ihm sofort gehöre. Es war auf Anhieb so. Warst du denn am Anfang in den verliebt? Nein, gar nicht. Ich habe ihn von Anfang an nur gehasst. Mhm. Du verstehst, warum ich so nachfrage, wenn da schon eine Angst ist und irgendwie eine Antipathie, dann gibt es doch gar nicht so eine private Ebene, dass jemand dann nach Hause kommt. Er wusste, dass mir meine Familie mehr als wichtig ist. Meine Familie geht mir über alles. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch einen Freund, wo ich gesagt hätte, den Mann hätte ich heiraten können. Mhm. Und da hat er mir dann gedroht, dass er ihn umbringt, dass meinen Eltern was passiert, dass meiner Familie was passiert. Und was ist dann aus deinem Freund geworden? Den habe ich von jetzt auf gleich sitzen gelassen und habe ihm gesagt, tut mir leid, die Entfernung funktioniert nicht. Und du hast das gemacht aus Angst vor dem Täter? Genau. Das ist ja ganz furchtbar, das ist ja hochdramatisch, was du da mitgemacht hast. Dann hat er dich zu Hause besucht und dann ist es da zur ersten Vergewaltigung gekommen. Ja, erst gab es nur Schläge. Erste Zeit, der erste Monat gab es nur Schläge, weil ich zu viel Dekolleté gezeigt habe, weil ich enge Hosen angezogen habe, enge T-Shirts, meine Haare offen getragen habe, mich geschminkt habe, hohe Schuhe getragen habe, was ein Mädchen halt macht. Das wollte er nicht? Nein. Hat er das immer dann bei dir zu Hause gemacht? Unter anderem. Es war auch bei ihm, es war in der Öffentlichkeit. Na, ich meine, die Vergewaltigungen, die fanden dann bei dir zu Hause oder bei ihm statt? Beides. Und in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit? Ja. Wo in der Öffentlichkeit? In der Nähe von der Schule. Also hinter einem Busch oder sowas? Genau, ja. Als das da das erste Mal dann bei euch zu Hause passiert ist oder vielleicht auch noch ein weiteres Mal, wo waren denn deine Eltern zu dem Zeitpunkt? Ich sag mal so, ich habe meine eigene Wohnung bei meinen Eltern im Haus. Ach so, so mit eigenem Eingang. Genau. Die haben das gar nicht mitbekommen, wenn du Besuch bekommen hast. Genau. Wenn du so viel Angst und Leid durch diesen Typ erfahren hast, warum hast du dich deinen Eltern nicht anvertraut? Weil ich Angst hatte, dass meine Eltern zu mir sagen, du hast doch einen totalen Knall. Dass mir keiner glaubt, dass es wirklich so passiert, weil für alle ist er immer der liebe, nette Kerl, der keinem was tun kann. Ist der in deinem Alter übrigens? Ja. Das heißt, der war da auch erst so 16? Genau. Du sagst, er hat dich auch geschlagen. Wie hat er dich geschlagen? Und mit was? Erst war es nur mit der flachen Hand, dann kamen die Fäuste dazu, er hat mich auf den Boden geschlagen, dann noch auf den Boden auf mich eingetreten, am Ende kam noch ein Gürtel dazu. Ja. Er hat einfach alles genommen, was so war. Aber dann musst du doch zumindest blaue Flecken gehabt haben oder auch Verletzungen. Ja. Das hat niemand gesehen und dich danach gefragt? Nein, ich habe mich komplett abgekapselt von allen. Und deine Mutter hat das auch nicht gesehen? Nein. Wie erklärst du? Ich habe meine Mutter nicht an mich rangelassen. Konnte man das denn im Gesicht auch sehen? Hat er dich ins Gesicht auch geschlagen? Ja, aber nur so, dass man es nicht richtig sehen konnte. Also zu dem Zeitpunkt, es wurde knallrot, aber... Ich frage nochmal nach dem Verhältnis zu deinen Eltern. Du hast doch gerade gesagt am Anfang, dass dir die Familie sehr wichtig ist. Genau. Und kann ich daraus schließen, dass du eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hattest und hast? Eigentlich habe ich ein ziemlich, ziemlich gutes Verhältnis. Ich kann mir keine besseren Eltern vorstellen. Mhm. So. Aber zu dem Zeitpunkt hat er mitbekommen, dass es in der Familie ziemlich kriselt und viele Probleme gibt und wir zu dem Zeitpunkt nicht gut zueinander standen. Ach so, und das hat er dann wirklich dann ausgenutzt. Genau. Gab es denn in der Zeit, hattest du eine, so die allerbeste Freundin, eine Busenfreundin? Hatte ich, ja. Ich hatte alles. Ich hatte Freunde, die ich mir nur hätte wünschen können. Ich hatte eigentlich ein richtig perfektes Leben. Aber du hast dich dann wegen diesem Typ von denen abgekapselt? Genau. Und hast dich auch deiner besten Freundin nicht anvertraut? Ich habe es versucht, aber sie hat mir gesagt, du hast doch wohl einen Vogel, warum sollte ich dir das jetzt glauben, wenn du mich als Lügnerin oder sonst was darstellst? Es wurden von ihm Gerüchte in die Welt gesetzt, wovon ich noch nichts mehr wusste, dass meine Freunde von mir wegbleiben. Also der hat richtig rundherum Macht über dich ausgeübt? Genau. Und die beste Freundin hat dir das nicht geglaubt? Nein, bis heute nicht. So, irgendwann endete nach anderthalb Jahren ungefähr das Martyrium. Wie endete es? Wie und warum? Ich habe im Internet meine Freundin kennengelernt. Und ich habe mich dann nach einer Zeit ihr anvertraut. Und ich hatte so viel Vertrauen, dass ich ihr dann gesagt habe. Und sie hat mich dann so gesehen da rausgeholt, weil sie mir immer zugeredet hat und mich dann kein Stück mehr im Augenwinkel verloren hat. Sie war rund um die Uhr für mich da und hat mich so gesehen beschützt. Aber wie hast du dich denn da rausgezogen? Er war ja nun da und er war sehr mächtig über dich. Wie hast du das geschafft? Ich bin, als er dann bei mir war, einmal komplett aufgerastet. Ich glaube, da kam meine ganze Wut, die ich innerhalb von dem halben Jahr angesammelt hatte, raus. Du hast ihn angeschrien? Ich habe zwei Spiegel zerschlagen. Am liebsten hätte ich alles um mich herum kaputt gemacht. Wie hat er darauf reagiert? Er hat gelacht. Wie hat er sich danach, nach diesem Ausraster, dir gegenüber verhalten? Er ist auf Distanz gegangen, was ich echt nicht gedacht habe. Hat aber meinen guten Ruf, den ich in der Klasse habe, einmal komplett zerstört. Wann hast du dich deinen Eltern anvertraut? Vor 2 Monaten. Erst vor 2 Monaten? Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Die waren schockiert. Sie haben dir geglaubt? Ja. Hast du den Täter mittlerweile angezeigt? Geht nicht, nein. Warum nicht? Wir können tun und machen, was wir wollen. Er hat das so geschickt alles eingefädelt, dass er so gut dasteht und ich keine Beweise gegen ihn in der Hand habe. Eher für mich, dass ich das alles freiwillig getan habe. Hast du dich denn mit deinen Eltern oder mit irgendjemand anderem darüber beraten, ob man das tun sollte? Ja, ich lebe in einer Familie, die Anwälte sind und... Ach, deine Eltern sind Anwälte sogar? Nicht meine Eltern, aber alle um die Familie herum. Mhm. Hast du dir denn... Das heißt, die sind jetzt auch alle eingeweiht, der Rest der Familie? Ja, genau. Und die haben dir davon abgeraten, das zu tun? Die haben es versucht, aber... Was haben die versucht? Mit seinen Anwälten zu reden, aber... Also es kam immer wieder aufs Neue, dass da keine Möglichkeit besteht, ihn in irgendeiner Art und Weise anzuzeigen. Also mit seinen Anwälten zu reden, das heißt, da ist schon was in die Gänge gekommen, wenn man von Anwalt zu Anwalt redet. Ja, genau. Aber du hast keine Anzeige bei der Polizei erstattet? Mhm. Mhm. Hast du denn danach eine psychotherapeutische Betreuung in Anspruch genommen? Seit 3 Wochen bin ich drin. Das finde ich auch ganz wichtig, Kirstin. Von allen Fragen, jetzt mal abgesehen, ob der Typ angezeigt werden soll. Ich finde, perspektivisch sollte er angezeigt werden. Aber erstmal geht es jetzt um dich, dass du stabil wirst. Und vor allem bin ich seit einem Jahr nicht mehr fast in der Schule. Ja. Und du solltest. Ich bin seitdem krankgeschrieben. Und du solltest dann auch alles weitere vorgehen, je nachdem, wohin die Entwicklung geht, das natürlich mit deinem Arzt oder mit deinem Therapeuten besprechen. Weil das ist natürlich, wenn man eine Anzeige erstattet, auch nochmal sehr anstrengend für das Opfer. Man muss alles nochmal erzählen und im Detail alles erklären. Da braucht man eine gewisse Stabilität dafür. Ja. Liebe Kirstin, da ist dir wirklich Schlimmes widerfahren. Und das passt zwar zu dem Thema, das konnte ich nicht verhindern, aber ich hoffe nicht, dass du dir große Schuldvorwürfe machst. Ich glaube, du bist da einfach als Opfer so reingeraten. Doch, das tue ich. Das tust du. Mhm. Ja, mehr als das. Mhm. Ja, das ist dann sehr viel, das muss sehr viel thematisiert werden in der Therapie, in der du bist. Darüber muss man sehr ausführlich sprechen. Ja. Vielleicht hast du ein paar Fehler gemacht, aber ich glaube mal, im Hauptsächlichen hat er deine Angst und deine Angst ausgenutzt und hat dich einfach untergebuttert und du konntest dich gar nicht richtig wehren damals gegen ihn. Liebe Kirstin, ich möchte gerne, dass du jetzt auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, der hier im Hintergrund arbeitet, sprichst. Ist das okay? Ja, gerne. Ja, das ist Henning, der Psychologe heißt Henning und der ruft dich jetzt gleich an. Ja. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Und ich wünsche ich danke dir. Und ich wünsche dir von Herzen, dass jetzt die Therapie, dass das gut vorangeht und dass du stabil wirst. Und vielleicht wird sich das irgendwann ja auch nochmal fügen, dass der doch seine gerechte Strafe bekommt, was er gemacht hat. Ich hoffe es. Ja. Liebe Kirstin, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Um 1:29 begrüße ich sehr herzlich den Edmund. Der Edmund ist 77. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Edmund. Was hast du nicht verhindern können? Ich bin 43 Jahre bei der Deutschen Bundesbahn als Lokführer beschäftigt gewesen. Ja. Und habe insgesamt 3 Selbstmörder überfahren. In einem Fall, das war besonders schlimm, der hat sich nämlich in Castrop-Rauxel ereignet. Da haben sich 2 Brüder, 19 und 22 Jahre, mit dem Hals auf die Schienen gelegt. Mhm. Und sinnigerweise wohne ich in Castrop-Rauxel. Mhm. Das ist unglaublich gewesen. Und dann kenne ich die ganze Familie noch. Ich habe die aber nicht erkannt in dem Moment, weil das ging so schnell. Ja, ja, klar. Die haben sich über so einen kleinen, die sind über so einen kleinen Graben gesprungen und haben beide den Hals draufgelegt und ich habe beiden die Köpfe abgefahren. Und ich bin dann noch runter von der Lok. Ich bin aber mit, ich hatte 7 Wagen dran und ich hatte, bin mit allen 7 Wagen drüber weggefahren und bin runtergesprungen und habe nach hinten geguckt. Da sah ich die 2 Köpfe im Gleis liegen und die Körper, die waren außerhalb des Gleises und da war nichts nichts dran. Also die haben sich nur die Köpfe abfahren lassen und der vordere, der hatte, habe ich noch gesehen, beide Hände auf den Schienenkopf gelegt. Es sah so aus, als wenn er sich festgekraut hätte. Und das hat mir auch die Kripo dann bestätigt, als er zu mir nach Hause kam, um mich zu dem Fall zu verhören. Edmund, ich bin natürlich nicht weitergefahren, ich war gar nicht in der Lage. Du hattest keinen Beifahrer, du warst alleine. Nein, ich war alleine. Du warst allein. Es passiert dieses furchtbare Unglück, du steigst aus und siehst das, was du gerade berichtet hast. Ja. Was hast du denn dann gemacht, nachdem du diesen Anblick vor Augen hattest? Ja, ich habe erstmal gezittert. Und das also es hat 10 Minuten gedauert, da kam schon die Polizei. Wir haben ja Funk auf der Lok. Mhm. Ich habe sofort das Stellwerk angefunkt und habe gesagt, hier haben sich 2 vor den Zug geschmissen, wahrscheinlich ein Pärchen, weil die hatten lange Haare. Ich habe nur lange Haare gesehen. Ach, du hast es nicht erkannt, dass es 2 Männer waren? Das nein, konnte man nicht. Ich habe geglaubt, das ist ein Pärchen, die haben sich beide aus Liebeskummer. Das war mein erster Gedanke. Mhm. Und dann kam aber die Kripo nach vorne mit grüner Polizei und alles Mögliche. Da war plötzlich ein Auflauf, die ganzen Leute aus dem Zug, sind viele ausgestiegen und haben sie geguckt und haben sie übergeben. Das war schrecklich. Du hast gerade gesagt, dass du die Familie kanntest von den beiden Jungs. Ich kannte die Eltern auch und die beiden Jungs auch und die haben im gleichen Fußballverein mit mir gespielt, aber nicht in einer Mannschaft. Die Bild-Zeitung hat das so dargestellt am anderen Tag, sie spielen in der gleichen Mannschaft. Ja. Aber mit mir hat keiner von der Bild-Zeitung gesprochen. Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Ja, du hast die aber dann vor Ort nicht doch dann erkannt, dass das diese Jungs sind. Nein, ich bin gar nicht mehr bis hinten hingegangen. Mhm. Ich wollte mir das aus der Nähe gar nicht betrachten. Mhm. Das hat mir gereicht, als ich die beiden Köpfe da im Gleis liegen sah, zwischen den Schwellen. Und aus der Entfernung, da wollte ich gar nicht nah dran. Warst du später mal bei den Eltern? Im Gegenteil, die Mutter habe ich hin und wieder dann auf der Straße, auf der Hauptstraße bei uns gesehen. Wenn ich die von Weitem gesehen habe, bin ich in irgendeine Einfahrt reingehuscht. Ich wollte ihr nicht begegnen, weil den Sonntag darauf bin ich zum Sportplatz gegangen, da haut mich gleich einer an, na du Mörder. Und da ist schon mal alles wieder hochgekommen. Da habe ich gedacht, was macht die Mutter, wenn schon irgendeiner, ein Fremder sagt, du Mörder. Ja, was für eine Ungeheuerlichkeit, dich Mörder zu nennen. Hat er sich entschuldigt. Ich habe das dann rumerzählt. Da sind die zu ihm hingegangen und haben gesagt, wie kannst du das denn sagen? Der kann doch nichts dafür. Ach, das sollte ein Scherz sein. Ja, aber mit sowas macht man doch keine Scherze. Nein, da macht man keine Scherze. Das heißt, du hast bis heute nicht mit den Eltern dann nie darüber sprechen gesprochen. Als meine Mutter kannte die auch und als mal meine Mutter traf, die Mutter von den beiden Jungs, die waren, muss man sich vorstellen, 19 und 22 Jahre, hat noch nichts erlebt vom Leben, noch nichts von gehabt. Mhm. Und da hat sie gesagt, warum versteckt der Edmund sich denn, wenn er mich sieht? Der kann doch nichts dafür, der braucht vor mir doch nicht weglaufen. Also die haben das so gesehen, die Eltern? Ja, und die Mutter. Aber ich hab das nicht gewollt. Weißt du denn, oder habt ihr je erfahren, warum die beiden Jungs das gemacht haben? Ja, ich weiß es ganz genau. Der ältere der beiden, der 22-Jährige, der war verheiratet, nur durch seine Sauferei mit seinem Bruder, hat die sich von ihm getrennt und ist wieder zu ihrer Mutter gegangen. Mhm. Und am Abend vor dem Selbstmord hat der 22-Jährige einen Abschiedsbrief zu ihr in den Briefkasten oben geschmissen, im Hausflur, wo sie jetzt bei der Mutter wohnte. Ja, das ist und da hat sie den Umschlag genommen und hat aus dem Fenster runter in das Rosenbett geschmissen, hat gesagt, hier, ich will den gar nicht lesen, ich will gar nicht, du bist für mich gestorben und fertig aus. Okay, das wäre jetzt eine Erklärung für den einen Bruder, aber warum ist der andere mit in den Tod gegangen? Ja, offensichtlich hingen die beiden so zusammen, dass er seinen kleineren, jüngeren Bruder überredet hat. Was für ein Unglück, was für ein Drama. Ja, Na, nochmal darauf zurückzukommen, als du auf die zugefahren bist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Meter im Voraus konntest du sehen, dass da jemand auf den Gleisen liegt? Also das war so kurzfristig. Das ist in einem Waldstück und da ist auf der rechten Seite ein kleiner Graben. Dahinter ist eine Hecke und da war eine Lücke in der Hecke. Da haben die gelagert und haben da eine Flasche Schnaps ausgetrunken. Mhm. Und dann sprangen die vielleicht 150 Meter, bevor ich da war, sprangen die rüber. Das ging alles so schnell und legten beide den Hals drauf. Zu welcher Tageszeit war das eigentlich? Ach, das war im September um 10 vor 5 nachmittags. Also ein strahlender Sonntag. Ja. Und die hatten beide nackten Oberkörper und ich habe nur lange Haare gesehen. Braun gebrannt, da stellte sich raus. Die waren gerade von Mallorca zurückgekommen. Ich stelle mir für euch Zugfahrer diese Sekunden unerträglich vor. Wenn ihr es gesehen habt, ihr fahrt drauf zu, ihr könnt nicht bremsen, ihr wisst, ich fahre jetzt über diesen Menschen drüber. Das muss doch ungeheuerlich sein. Ja, ich war wie von Sinn. Ich hab gezittert. Ich kann nicht weiterfahren. Da hat der von der Zentrale, der hat mich mit der Zentrale verbunden in Essen. Und da hat er gesagt, du kannst doch da im Wald nicht stehen bleiben. Er sagt, ich fahre weiter ganz langsam, muss in Castrop-Rauxel halten und in Herne und in Wanne-Eickel gibt's Lokführer. Da ist ein Lokführer mit 9 Lokführern. Und da muss einer kommen, mich ablösen, ich fahre. Und dann habe ich mir den Zugführer mit auf die Lok geholt. Der hat mich dann praktisch, habe ich ihn schnell eingewiesen, damit er bremsen kann, falls ich irgendwie durchdrehe. Ist aber nicht passiert. Ja, jetzt hast du bis Wanne-Eickel gefahren, langsam, hat natürlich Verspätung gegeben. Und der neue Lokführer, der stand da auch schon. Und dann sagte er, du musst mitfahren. Ich bin ja aus dem Güterzugdienst und ich bin nicht streckenkundig. Bis Aachen musst du mitfahren. Habe ich gesagt, du kannst mich mal. Mhm. Ich steige hier ab. Mhm. Ich bin froh, wenn ich nach Hause komme. Ich brauche eine Pulle Bier. Ja, und dann bin ich zurückgefahren nach Castrop-Rauxel und dann habe ich in die Richtung geguckt, wo das passiert ist. Da war ein Menschenauflauf und da sah ich, wie sie da Zinksäge 2 Stück wegschleppten. Ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Als ich die zweite Flasche Bier am Wickel hatte, da kam die Kripo zu mir nach Hause. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, diesen Fall gab es und noch 2 andere Fälle. Ja, das ist eigentlich sogar noch schlimmer, obwohl es mich so emotional nicht so berührt hat. Waren diese anderen Fälle vor diesem oder nach? Nein, das war später. Später. Das war deutlich später. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Mhm. Jedenfalls bin ich im Intercity von Köln in Richtung Düsseldorf und in Langenfeld, hinter Langenfeld, springt auf einmal hinter einem Strauch, hinter einem Gebüsch ein Mann und schmeißt sich lang auf das Gleis. Und ich hatte einen Intercity, ich hatte 200 drauf. Da kann man nichts machen. Ach, überhaupt gar nicht. Gar keine Chance. Mhm. Aber das hat gerumst. Mhm. Also das hätte ich auch, das war auch meine lichten Tage. Das hätte ich auch bei Dunkelheit hätte gedacht, da ist irgendwas passiert. Da ist einer. Aber ich habe auch schon mal einen Hund überfahren in Bremen, kurz vor Bremen. Das war ungefähr das gleiche Geräusch dann. Ja. Bleiben wir noch eben bei dem in Langenfeld, was du gerade gesagt hast. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass das nach den beiden Jungs passiert ist? Ja, das war nachher. Also da wusstest du, was jetzt passiert ist. Hast du den Intercity dann zum Stehen gebracht? Ja, sicher. Ja. Und der Torso lag unter, habe ich aber dann von der Kripo erst erfahren. Bin ja nie weitergefahren. Du bist dann nicht ausgestiegen und hast geguckt? Nein, da braucht ihr nicht mehr gucken. Mhm. Das war für mich klar, das hat so gerumst. Durftet ihr eigentlich überhaupt aussteigen, wenn so etwas passiert? Da gab es keine Vorschrift. Wie ist das heute, weißt du das? Nein, kann ich nicht sagen. So. Ich bin ja jetzt viele Jahre schon im Ruhestand. Ja, das ist lange her. Und weiß nicht mehr, wie heute. Es war ja schon mal das Thema Lokführer und Selbstmörder bei dir in der Sendung. Ja, immer wieder mal. Ich versucht anzurufen, bin ich aber nicht durchgekommen. Es war immer besetzt. Jetzt gab es noch einen dritten Fall. Ja, und das war, als ich nach Hannover fuhr, über Nacht da war. Und da habe ich kurz vor Wunsdorf, habe ich auch so ein leichtes Geräusch gehört. Aber mir ist auch mal ein Pappkarton so vor der Lok gefahren. Und da bin ich im Wind. Und da bin ich drüber gefahren. Und das war ungefähr das gleiche Geräusch. Mhm. Also habe dem keine Bedeutung beigemessen. Und als ich dann abgehängt wurde in Hannover und fuhr zum Lokschuppen, da standen sie schon mit Scheinwerfern da, haben gesagt, wir müssen noch einen Kanal, Untersuchungskanal, damit wir unter der Lok hergehen können, ableuchten, ob wir da Blut sehen. Da ist eine Leiche gefunden worden in den Gleisen, kurz vor Wunsdorf. Ja. Und da war meine Lok auch unten blutverspritzt. Mhm. Das ist aber nicht gesagt, dass ich das war. Es hätte ja auch ein Zug davor schon gewesen. Ach so, ja, ja, ja. Und ja. Ich bin jetzt nur über den Torso gerollt und daher. Ja, ja. Also ich wollte es auch nicht mehr, ich wollte es nicht wissen. Jetzt ist das einige Male traurigerweise bei dir passiert. 1000-prozentig trägst du oder tragt ihr Zugführer ja nun keine Schuld. Hat man trotzdem irgendwie Schuldgefühle? Nein. Nein, das ist sehr nein, gut. Nein, das hab ich mir von vornherein selbst eingeredet. Da konntest du nichts dran ändern. Sehr gut. Das war ihr Wille. Ja. Und deswegen habe ich auch keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Zumal man mir das auch von der Bahnseite aus gar nicht angeboten hat. Damals hat da niemand nachgefragt. Ich habe mich spontan für 3 Tage krank gemeldet. Ja. Und während ich in diesen 3 Tagen, habe ich dann anderen Morgen in der Zeitung gelesen, wer das war. Mhm. Und dann rief mein Chef mich noch gleich am Tag danach und hat mir geraten, Herr Marzanke, bleiben Sie so lange zu Hause, bis Sie sich wieder sicher fühlen, auf die Lok zu gehen. Das war aber auch alles. Wie lange bist du zu Hause geblieben? Ich bin 3 Wochen zu Hause. 3 Wochen. Ja. Edmund, ich danke dir, dass du uns diese Geschichten erzählt hast und ich bin sehr froh, dass du damit so umgehen kannst, denn das ist die richtige Art und Weise, finde ich. Ja, anders hätte ich das. Anders geht's gar nicht. Anders hätte ich das gar nicht verpacken können. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, kein alles Problem. Gute wünsche ich dir. Tschüss. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Und es geht weiter mit unserem Thema, das konnte ich nicht verhindern, mit Peter. Peter ist 51. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Peter. Was konntest du nicht verhindern? Ich konnte nicht verhindern, dass meine Schwester am gestrigen Tage verstorben ist. Sie ist gestern verstorben? Ja. An was ist sie gestern verstorben? An multiplem Organversagen aufgrund einer Leberzirrhose. Hättest du es verhindern können, rein theoretisch? Wenn ich einen Arsch in der Hose gehabt hätte, ja. Inwiefern? Erklär es mir. Also, meine Schwester war... ich bin 51, wie du gerade sagtest, ne, 52, 51, ja. Mhm. Ich muss selber überlegen. Mhm. Und meine Schwester war 49 und die war schon immer ein Problemfall in der Familie. Ja, warum? Ja, psychologisch und auch hinsichtlich dem Alkoholkonsum. Mhm. Okay. Und ich habe seit 6 Jahren keinen Kontakt mehr mit meiner Schwester gehabt. Wir sind ein großer Familienverband mit 7 Geschwistern. Ja. Und warum hattest du keinen Kontakt zu deiner Schwester? Weil sie das nicht mehr wollte. Warum wollte sie es nicht mehr? Weil wir ihr zu nahe gekommen sind. Weil du ihr zu nahe gekommen bist? Weil, ja, sie. Wenn wir ihr die Probleme vors Auge gehalten haben. Ach so. Dann hat sie abgeblockt. Was hast du ihr denn gesagt, was sie dann so verändert, so verärgert hat? Naja, also ich habe sie 2009 schon mal in eine Psychiatrie eingewiesen. Mhm. Da habe ich sie einfach genommen und weil sie nicht mehr handelbar war, wie man das heute so schön sagt, und bin mit ihr in die Psychiatrie gefahren und habe sie da abgeliefert und weil kein... Und das hat sie dir übel genommen? Ja, die Geschichte geht wahrscheinlich ganz, ganz, ganz, ganz viel länger voraus. Wir waren schon von Kind auf Hasskinder, wir beide zusammen. Also sie wollte nicht, ich frage es nochmal so, sie wollte nicht, dass du dich in ihr Leben einmischst. Kann man das so sagen? Ja, sie wollte gar nicht, dass sich überhaupt jemand in ihr Leben einmischt. Lebte sie denn alleine? Ja. Ja. So, also sie hat im Raum... Thüringer Grenze, also in Hessen im Raum Thüringer Grenze gewohnt und wir sind hier im Ruhrgebiet. So. Jetzt hattet ihr 6 Jahre keinen Kontakt. Ja. Jetzt ist sie gestern gestorben. Ja. Wusstest du in den letzten Wochen, wie schlimm es um sie steht? Ja. Wer hat es dir gesagt? Die Ärztin und ihre Chefin, ihre Arbeitgeberin. Hast du sie denn dann nochmal besucht? Lass mich das bitte ausführen, Jürgen. Ich höre dich leider ganz recht leise. Ich möchte das Fernsehen nicht anmachen. Also ich war jetzt zuletzt ihr vom Gericht eingestellter Betreuer. Meine Schwester hat im Koma gelegen. In einem also richtigen Koma mit allem drum und dran, wie man sich das so vorstellen kann. Ja. Ich bin am Ende Januar vom Gericht und von ihrer Arbeitgeberin informiert worden. Mhm. Und habe dann sofort die Pflegschaft oder Betreuung übernommen. Mhm. Und habe sie dann zu uns hier ins Ruhrgebiet zurückgeholt. Und da lag sie schon im Koma? Ja, ja. Wie lange lag sie denn insgesamt? Im 4 Wochen. 4 Wochen. Mhm. Ja. Und in einem Koma-Zustand, wo wir schon wussten, es ist besser, wenn sie stirbt. Mhm. Also in einem ganz extremen Zustand. Jetzt erkläre mir, was du gerade am Anfang gesagt hast. Wenn ich einen Arsch in der Hose gehabt hätte, hätte ich vielleicht ihren Tod verhindern können. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass wir vielleicht vor 5, 6 Jahren schon hätten erkennen können, oder eigentlich, wir haben es gewusst, dass sie dem Alkohol so stark zugeneigt ist. Ich habe gerade vergessen zu sagen, sie war mal Krebspatientin, sie hatte Brustkrebs und sie hatte Multiple Sklerose, MS-Patientin. Also eine multiple erkrankte Person. Eine schwerst erkrankte Person mit vielen sehr schweren Erkrankungen. Ja. Und sie war aber auch ein Mensch, der diese Sachen nie hat, an manchen Menschen nicht weitergeben wollen. Mhm. Und diese Sachen mit sich hat, für sich selbst, erledigen wollen, wie auch immer. Aber du hast ja gerade geschildert, dass sie keinen Kontakt mehr mit dir wollte, weil du zu nah an sie herangetreten bist und sie konfrontiert hast mit der Wahrheit. Jürgen, um dich kurz zu unterbrechen, ich bin nicht der Einzige aus der Familie. Es gibt also insgesamt 6 Geschwister. Mhm. Okay, ihr habt das alle gemacht? Alle. Ja. Also ich bin der Letzte gewesen, der mit ihr Kontakt hatte. Mhm. Aber was hätte man denn dann noch tun können, wenn sie so abblockt? Jürgen, ich mache mir keine Vorwürfe. So ist das nicht. Also sie ist diesen Weg gegangen. Mhm. Sie hat mit den besten Freunden einfach schlicht und einfach gebrochen. Mhm. Und ich habe leider nun, weil ich ja jetzt seit knapp 4 Wochen der gesetzliche Betreuer gewesen bin, ihre ganze Krankenakten auch durchsehen müssen. Ja. Und ich weiß auch, dass von Seiten der Ärzte schon vor 4, 5 Jahren die ganz große rote Karte rausgeholt wurde. Mhm. Lass die Finger vom Alkohol, du bringst dich um. Man kann sagen, dass der Alkohol sie umgebracht hat. Er war der letztendliche große Todesmeister, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist einfach so. Wir kommen aus einer Familie, wo das Alkoholproblem eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Ich habe einen Bruder, der ist Trockenalkoholiker, seit über 20 Jahren und der auch Suchtberater ist. Mhm. Und selbst der, wenn der Suchtberater war, konnte keinen Zugang... Nein, der hatte gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Bitte? Der hatte gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Hat auch keinen Zugang gefunden? Nein, auch nicht gesucht und meine Schwester wollte das auch nicht. Aber dann frage ich nochmal, Peter, wieso du diese drastische Formulierung benutzt, wenn ich einen Arsch in der Hose gehabt hätte, könnte sie vielleicht noch leben. Ich? Weil ich wusste. Ich wusste das, was mit ihr passiert. Ja gut, aber du konntest ja nichts tun, weil sie es nicht wollte. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Ja, ich hätte nur in den Fress hauen können, auf Deutsch gesagt. Das hätte wahrscheinlich auch nichts genutzt. Nein, natürlich nicht. Mhm. Ja, nur meine kleine Schwester ist jetzt tot, ne? Mhm. Ist sie aus dem Koma nochmal aufgewacht? Nein. Ja. Aber du sagst selbst, dass es ihr so schlecht ging, dass eigentlich der Tod eine Erlösung war. Also ich bin am... Um das jetzt mal ganz klar zu sagen, mir hat es bisher eigentlich, sie war fern von mir. Mhm. Ich habe da nichts mehr mit zu tun gehabt, weil sie mir auch viel in meinem Leben selber auch, sie hat mich abgekanzelt. Mhm. Ich bin immer wieder da gewesen, wenn es ihr schlecht ging, und ich bin immer wieder da gewesen oder der Arsch gewesen, wenn es mal nicht gut war. Mhm. So, und ich habe am Ende Januar den Anruf gekriegt von ihrer Arbeitgeberin, mit der ich einen guten Kontakt hatte, und sie ist in der Klinik, und ich bin bei Nacht und Nebel losgefahren und habe an ihrem Bett gestanden und da lag da ein Mensch, ich weiß nicht, das war nicht meine Schwester. Mhm. Und jetzt bin ich froh, dass er tot ist. Weil sie erlöst ist. Ja. Mhm. Ich hasse sie und ich liebe sie. Mhm. Ist so. Es tut mir leid, dass alles so gekommen ist in eurer Familie. Wenn man das so hört, ist das schon sehr traurig. Es ist sehr tragisch. Ja. Das tut mir wirklich sehr leid, Peter. Und jetzt kümmerst du dich auch um all das, was jetzt noch zu tun ist. Ja, ich habe schon. Ich habe schon die ganz heute. Ich bin so ein Büromensch. Ich kann das organisieren. Mhm. Die ganze Beerdigung und Bestattung und so ist schon alles organisiert. Und Aber wie du es gerade wirklich alles gesagt hast, ich glaube, das passt genau zum Thema unserer Sendung. Das passt wie Faust aufs Auge. Genau, ich konnte das nicht verhindern. Ich habe dir gestern eine Mail geschickt, weil ich so froh war, dass mir so viel geholfen wurde. Mhm. Ich hatte die Sozialhilfe beantragt, ich hatte einen Heimplatz, das hat alles in 2-3 Tagen hat das geklappt. Mhm, mh. Und das hat, weil man schimpft ja immer in Deutschland so über die Behörden und Ämter und manchmal und geht es. Ja? Ich sag, manchmal geht es auch schnell und ich habe in 3 Tagen, ich hatte einen Heimplatz, ich hatte die Sozialhilfe, ich hatte alles organisiert gehabt. Mhm, ich habe meine Schwester die kommt nur aus dem hessischen Raum und hier rübergeholt ins Ruhrgebiet. Mhm. Wunderbar, das hat alles geklappt, ja. Und dann, die blöde Kuh gibt den Löffel dann ab. Warum habe ich das gemacht? Mhm. Ja, ich weiß, das klingt schlimm, aber... Nein, ach, das ist alles nur menschlich, allzu menschlich, was du sagst und welche Gefühle du hast, Peter. Da habe ich volles Verständnis für. Ich möchte dir gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen. Ganz ehrlich, Jürgen, ich bin da gefestigt genug und wir sind in einem tollen Familienverband und... Okay, ist nur ein Angebot alles, gewesen. Nein, und ich will die Kräfte, die deine Mitarbeiter machen... Die sollen die sich für Leute aufbewahren, die das wirklich nötig haben. Das ist ja nett von dir. Ja, das ist toll. Ich höre dich schon seit, weiß nicht, gefühlten 100 Jahren oder so. Ja, ich bin mit dir aufgewachsen, so ungefähr. Peter, dann wünsche ich dir und deiner Familie für die nächste Zeit auch alles Gute und ja, dass ihr irgendwann diese große Traurigkeit, die über allem liegt, verarbeiten. Nein, wir sind froh, dass sie tot ist und, wir sind nicht froh, dass sie tot ist, aber dass sie erlöst ist. Ja, genau. Und das ist eine tolle Sache und ich danke dir und ich wollte das auch letztendlich einfach nur weitergeben, dass andere das hören, dass man nicht ganz alleine dasteht. Ja, das ist gut, das hast du so gut rübergebracht. Ich danke dir vielmals, Peter, und alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Nicole, 35, und Christel, 60. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, wir können zu dritt sprechen. Ja. Ja, fange ich mal mit der Nicole an. Weswegen? Hallo. Nicole, das Thema heißt, ich konnte es nicht verhindern. Weswegen genau rufst du zu diesem Thema an? Wegen Vergewaltigung. Weil die Mutter nicht verhindern konnte. Jetzt verstehe ich überhaupt gar nichts. Fangen wir mal, ich frage es nochmal, Nicole. Was ist genau die Sache, die du nicht verhindern kannst? Mit der Vergewaltigung. Ich mache einen Vorschlag. Ich kann euch nicht verstehen wegen der Freisprechanlage. Schaltet die Freisprechanlage aus und wir telefonieren normal. Ich war jetzt hab ich die Nicole. Meiner Großschwester in der Naht. Jetzt habe ich die Nicole, ne? Ja. Ja, okay. Mhm. Ich war mit meiner Großschwester in der Naht. Mhm. Und mein Stiefvater hat mich hochgefahren, weil ich meinen Urlaub vorbei war. Und da hat er schon gestanden und hat gesagt, dass er seinen Vater abholen wollte. Er hat da gestanden und hat gesagt, dass dein Vater dich abholen wollte? Dass er seinen Vater abholen wollte. Dass dein Vater dich abholen wollte? Nein, ihm sein Vater. Ja. Und da habe ich gesagt, er hat meine Mutter weiter gesagt hat und er sollte fahren. Er sollte verschwinden. Und habe ich dann meiner Mutter gesagt, dass er weggefahren ist. Dann bin ich rein. 2 Stunden später kam er schon wieder. Nicole, ich mache mal einen Foto. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich gehe mal davon aus, dass die Christel deine Mutter ist. Ja. Ja? Gib mir die doch mal, dann reden wir gleich nochmal miteinander. Ja. Christel, grüß dich. Ja. Ich habe es nicht richtig verstanden, was Nicole gerade erzählt hat. Vielleicht erzählst du es, fasst du es mal zusammen. Ja, also ganz einfach. Und zwar, wir haben die ins Internat gebracht, weil die Ferien war rum. Sie ist jetzt 35. Das war also mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren, okay. Ja. Ne? Okay. Ja. und da man sie hochgebracht hat. Und ich war aber so im Ding, dass, denn er hat immer Spaß gehabt an der Elchtochter. Mhm. Ja, und also ich er ist jetzt wer? Das ist der Vergewaltiger. Ja, aber wer ist das jetzt, der Vergewaltiger? Das war ein Nachbar von uns und Freund eigentlich von der Elchtochter. Mhm. Ja, nur sie wollte halt keinen Sex mit ihm. Ja, Freundschaft ja, aber mehr nicht. Mhm. Ja, wie alt war denn der Vergewaltiger? Also er hat uns immer gesagt, er wäre 22, aber laut Gericht war er 28. Mhm. Jetzt müssen wir nochmal klären. Nein, aber so mit 30. Die Tochter ist zum Internat gefahren worden. Ja. Was ist dann weiter passiert? Er hat schon oben gestanden und hat gewartet. Ne? Und wir haben angenommen, er wollte was von der Elchtochter. Ne? Und haben geguckt, dass er dann wegfährt. Ja, also er hat vor dem Internat gewartet. Ja, vor dem Internat hat er gestanden. Okay. Hm. Ne? Ne? Und da haben wir dann geguckt, dass er da dort wegkommt. Ja. Ist er auch Gefahr. Und wir haben dann hier an der Kreuzung für nach Hause haben wir nicht gesehen, bitte. Aber er ist halt komischerweise die Parallelrichtung gefahren. Und dann hat er gesagt, das stimmt was nicht. Also ich hatte schon ein ungutes Gefühl, aber immer auf Jolande halt produziert. Aber nicht auf Nicole. Ihr habt nicht gesehen, dass Nicole in das Internat reingegangen ist. Also das haben wir noch geguckt. Doch, natürlich. Okay. Ne? Aber dann war die Nicole ja erstmal in Sicherheit in dem. Ja, im ersten Moment ja, aber er ist nochmal zurückgefahren und hat zu ihr gesagt, hat ein Freund ist im Aldi von ihr. Mhm. Sonst wäre sie nie mitgefahren. Also er hat sie dann quasi aus dem Internat wieder rausgeholt. Ja, ja. Ja. Und hat gesagt, da ist noch ein Freund beim Aldi. Und dann ist deine Tochter ist mit dem ins Auto gestiegen. Genau. Ne? Und zwischen Aldi und dem Walche ist dann passiert. Mhm. Ne? Und dann hat sie. Ist das einmal passiert? Ja, ja. Ja, der ist gleich weggenommen worden. Ne? Also, unsere Elchtochter, die hat nur angerufen gehabt und hat gesagt, du, die ist nicht zum Abendessen kommen, 6:30. Ne? Wir müssen langsamer, sonst verstehen wir sie. Also das ist dann in dem Auto passiert. So, eigentlich sollte deine Tochter im Internat sein. Ja. Wie ist deine Tochter dann wieder ins Internat gekommen? Er hat sie hingefahren wieder. Ah, und hat deine nachdem, wo das passiert war. Ja. Sie hat nichts gesagt, ne? Also zu dem Betreuer. Mhm. Also das ist die Kirstin, mit der ich gerade gesprochen habe, ne? Ja, die Kirstin, nicht Kirstin, Christel. Nee, ich bin Kirstin. Nicole, entschuldige. Ja, genau. Wann hat denn deine Tochter etwas gesagt? Die hat, in Jolande hat sich anvertraut als der Elchtochter und die hat dann um 8:30 bei uns angerufen und hat gesagt, Nicole ist ja gewaltigt worden. Mhm. Ja. Und mir dann natürlich gleich ins Auto und los. Ja. Und mittlerweile ist der Mann ist wieder nach Hause, also zwei Häuser neben uns gefahren. Mhm. Ja, und die jüngste Tochter hat aber der Bruder schon informiert und hat ein paar Freunde mitgebracht, weil sie nicht wusste, kommt dann nochmal zurück oder bleibt oder verschwindet. Ne? Mhm. Und die haben vor der Haustür bei der Mutter, haben die den Ding also festgehalten, dass er nicht aus dem Auto aussteigen konnte. Bis die Polizei eintritt. Das heißt, er ist dann auch gleich verhaftet worden von der Polizei. Ja. Zu was ist der Täter verurteilt worden? Der ist zu 6 Jahren, 9 Monate ist der verurteilt worden. Und hat für jeder Drohbrief, wo er geschickt hat, noch jedes Mal noch ein Jahr drauf bekommen. Also 10 Jahre, 9 Monate war er weg. Mhm. Wie hat denn deine Tochter dieses schwere Vergehen, dieses Verbrechen verarbeitet oder verkraftet? Also sie ist auf dem Stand von einer 16-Jährigen geblieben. So. Bis heute. Ah, verstehe. Das ist ganz schlimm. Ja. Das ist ja ganz schlimm. Und ich habe mir halt immer Vorwürfe gemacht gehabt, weil ich das nicht verhindern konnte, weil ich immer im Kopf hatte die Elchtochter, ne? Mhm. Ich verstehe das, Christel. Das heißt, du glaubst, dass deine Tochter ganz normal sich entwickelt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Ja. Ich verstehe. Ja. Oh, das tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Und es tut mir auch leid, dass wir nicht weiter sprechen können, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir werden euch auch auf jeden Fall gleich nochmal anrufen. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Gut, danke. So machen wir es. Tschüss. Ja. Tschüss, Christel. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Und morgen haben wir eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.